Wie gehen Politiker in der Öffentlichkeit mit ihren Krankheiten um? Diese Frage wird gerade über Bande in die USA gespielt. Denn Hillary Clintons Gesundheit ist angeschlagen. Sie konnte es am 11. September nicht mehr unter den Teppich kehren. Clintons Schwäche und Clintons Wahlkampf krankt, so titeln heute deutsche Zeitungen. Zwischen den Zeilen klingt es nach Schwanengesang. Würden die Schlagzeilen anders lauten, wenn Donald Trump eine Lungenentzündung hätte? Rebecca Reinhardt hat das Buch Kleine Philosophie der Macht, Klammer auf, nur für Frauen, Klammer zugeschrieben. Jetzt ist sie am Telefon. Einen schönen guten Abend, Frau Reinhardt. Hallo. Hängt es vom Geschlecht ab, wie eine Krankheit auf die Außenwelt wirkt, oder wird sie bei Politikern geschlechtsunabhängig immer als Zeichen von Führungsschwäche ausgelegt? Also ich würde sagen, wenn man im Normalfall, ja, jetzt wie das in den USA ist, einen männlichen Präsidentschaftskandidaten hat, und wenn dieser männliche Präsidentschaftskandidat irgendwie ein Handicap haben sollte, ja, sei es vielleicht im schlimmen Fall, dass er im Rollstuhl säße, ja, wäre er immer noch ein Mann. Und damit würde sozusagen die Macht der männlichen Norm greifen, die eben besagt, es handelt sich hier um einen Menschen, der vom Mythos der Größe, der Stärke profitiert, und somit wäre sozusagen die Kongruenz gewährleistet zwischen dem Politiker, dem Präsidentschaftskandidaten und eben dem Mann und der männlichen Norm. Jetzt ist es aber natürlich so bei Frau Clinton, und damit kommt eben dieses Attribut Schwäche ins Spiel, das nicht nur jetzt in diesem Fall in Zusammenhang steht mit einer Lungenentzündung, sondern auch mit einem bestimmten Wert, der weiblich konnotiert ist. Welcher Wert ist das? Der Wert tatsächlich der Schwäche in dem Sinne von Unterordnung, zum Herd gehörig, die Rolle der Fürsorglichen spielen und nicht eben die Rolle der, ja, nach vorne gehenden, der Aggressiven, der Erobernden einnehmend. Nicht wenige Amerikaner sagen, lieber gar nicht wählen als Hillary Clinton, obwohl sie Donald Trump auch nicht wählen würden. Ja. Und in diesen Umfragen sind es mehrheitlich Frauen, die Clinton ablehnen, weil sie sagen, die ehemalige First Lady und ehemalige Außenministerin sei ihnen zu tough und zu unweiblich. Bei dem, was Sie jetzt gesagt haben, stellt sich ja die Frage, ob das jetzt mit dieser Krankheit vielleicht eine Chance für Hillary Clinton ist. Also es ist eine ganz schwierige Situation, in der sich Hillary Clinton befindet. Heute, ja, ob jetzt in der Politik, in der Wirtschaft, in der Öffentlichkeit auf jeden Fall, werden Identitäten narrativ gebildet. Also jemand, der an die Macht möchte, muss eine gute Geschichte von sich selbst erzählen. Und das gilt für die USA noch viel mehr als vielleicht für europäische Politiker. Die Geschichte, die Hillary als Präsidentschaftskandidatin erzählen soll, wenn sie ankommen soll, muss in irgendeiner Weise, ja, schlüssig sein. Aber wie soll sie das machen? Sie hat im Laufe ihres Lebens an der Öffentlichkeit verschiedene Rollen inne gehabt, beginnend eben mit der Rolle der First Lady, wo ihr tatsächlich die Schwäche, das Zurückstecken, wenn wir an die Lewinsky-Affäre denken, sehr viel Punkte eingebracht haben, ja, obwohl sie auch viel populärer sein konnte, eben in Übereinstimmung mit der traditionellen Rolle, mit der traditionellen Norm der Frau, als sie es jetzt sein kann, wo sie ja auch gesagt hat, sie möchte der Champion sein. Sie möchte also jeden Tag eine Rolle innehaben, die traditionell männlich konnotiert ist. Sie muss versuchen, die weichen, verletzlichen Seiten ihrer Weiblichkeit zu versöhnen mit diesen tendenziell eher männlich konnotierten Facetten, die sie aber natürlich auch ausfüllen muss. Aber geht das nicht nur unter dem Verlust auch einer gewissen Authentizität? Ganz genau. Also ich denke, das ist der Punkt auch, warum gerade auch junge Wählerinnen sie abgelehnt haben. Es geht darum, dass sie auf dieser Grundlage eben keine kohärente Geschichte erzählen kann, die authentisch rüberkommt. Authentizität, Transparenz werden groß geschrieben, gerade wenn ich eben in der Öffentlichkeit an die Macht gelangen will, wenn ich den Anspruch habe, der mächtigste Mensch der Welt zu werden. Aber das, was Sie sagen, die Authentizität, die scheint ja jetzt wiederum nur wichtig für Hillary Clinton zu sein, denn das Narrativ von Donald Trump ist alles andere als authentisch. in gewisser Weise zumindest, wenn man mal davon absieht, was er für eine Biografie hinter sich hat, wie er sie erzählt. Und authentisch ist er möglicherweise in den Auftritten, die wir hier in Europa nicht gerade gutieren. Wir haben natürlich einen besonderen Blickwinkel, wir Europäer, auf USA, und uns scheint alles sehr grotesk und unverständlich. Aber jetzt mal für die Situation in USA gesehen, ja, wo wir ja wirklich jetzt in das Zeitalter der Post-Truth-Politics eingetreten sind, wo eben praktisch die Authentizität die Überhand langsam nimmt über irgendeine feststellbare Tatsachenwahrheit. Da kann natürlich so jemand wie Trump punkten, nicht nur, weil er ein Mann ist, weil er die traditionellen Mythen von der Größe Amerikas und der Größe des Mannes, des weißen Mannes, auch wunderbar bedienen kann, sondern eben auch, weil er nach Belieben durch eine gewisse, ja, rhetorische Taktik sich sein Narrativ immer wieder so zurechtbiegen kann, dass es bei bestimmten Wählerkreisen wunderbar authentisch rüberkommt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären Hillary Clintons Wahlkampfmanagerin, gibt es für Sie nach dem, was Sie gerade geschildert haben, auf dem Weg einer Frau ins Weiße Haus überhaupt noch einen geraden Weg? Das denke ich nicht. Also ich würde sagen, Hillary Clinton wird immer zur Quadratur des Kreises gezwungen sein, solange sie diesen Weg wählt, weil sie eben nicht sich von dieser Metarolle Frau, also das Gender, soziale Geschlecht, befreien können wird, das eben in unserer westlichen Welt konnotiert ist mit bestimmten Werten, die unpassend sind für die Position eines Weltpolitikers. Ist das USA-spezifisch? Wenn man sich überlegt, ja, wie Amerika entstanden ist und wie wichtig eben Ideologie, Ideen und Mythen für die Identität des Landes und auch die Identität der jeweiligen politischen Leader waren und sind. Angefangen von dem Mythos, von der Geschichte der Pioniere, ja, über die Cowboys, über die Self-Made-Millionäre. Das sind alles Figuren, alles Geschichten, wo Männer die Protagonisten spielen. Und in dieser Weise ist natürlich auch der ganze amerikanische Traum ein männlicher. Und da, ja, als Frau sich zu positionieren, sich neu zu erfinden als große Unbekannte, ja, die ja eine Präsidentschaftskandidatin nun mal ist jetzt in USA, das ist wirklich eine besondere Herausforderung. Sagt die Philosophin Rebecca Reinhardt. Ihr aktuelles Buch heißt Kleine Philosophie der Macht, in Klammern, nur für Frauen. Frau Reinhardt, herzlichen Dank für Ihre Erläuterung. Schönen Abend. Ich danke Ihnen.